davon, die Ratten aus Bonn. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn. Korrupte Lumpen ohne einen Funken Ehre, schwarze Skandal und Flugaffäre, verdammte Verräter an Volk und Vaterland, die interessieren nur noch in Kontostand. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn. Gefressen und Pflicht vergessen, bezahlte Diener fremder Interessen. Stub den Reichstag, räuchert sie aus, macht der Rattenbande den Garaus. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn. Jagt sie davon, die Ratten aus Bonn.